Erdgas, Russland, Ukraine. Die Kombination dieser drei Begriffe stand zu Jahresbeginn für eine veritable Energieversorgungskrise, unter der auch Mittelost und Mitteleuropa tagelang zu leiden hatten. Damals im Januar war schließlich die ukrainische Ministerpräsidentin Julia Timoschenko nach Moskau gereist und hatte einen neuen Vertrag zwischen dem ukrainischen Erdgasversorger Naftogaz sowie dem russischen Konzern Gazprom ausgehandelt. Timoschenkos Dauerrivale, Staatspräsident Viktor Juschtschenko, hatte ihr daraufhin vorgeworfen, die ukrainischen Interessen schlecht vertreten zu haben. Nun folgte überraschend eine handfeste Eskalation. 20 vermummte Bewaffnete stürmten den Firmensitz von Naftogaz in Kiew und sicherten Beamte des ukrainischen Geheimdienstes SBU, der Präsident Juschtschenko direkt untersteht. Ziel der Durchsuchungsaktion, so der SBU, man wolle die Originalverträge zwischen Naftogaz und Gazprom finden und sichern. Es bestehe der Verdacht, Manager von Naftogaz hätten Gaslieferungen im Wert von umgerechnet rund 700 Millionen Euro unterschlagen. Ungeachtet dieser überfallartigen Aktion beeilte sich die Naftogaz-Führung zu versichern, dass sie ihre erneut bei Gazprom aufgelaufenen Schulden termingerecht bis zum kommenden Wochenende begleichen werde. Diese Summe soll umgerechnet 315 Millionen Euro betragen. Gazprom seinerseits verlasse sich darauf, dass der ukrainische Partner seine vertraglichen Verpflichtungen einhalten und die Geheimdienstaktion den Zahlungsablauf nicht behindern werde, war inzwischen als einziger Kommentar aus der Moskauer Gazprom-Zentrale zu hören. Sollte Naftogaz jedoch tatsächlich nicht zahlen können, hätte die russische Seite das Recht, künftig Vorkasse von Kiew für seine Erdgaslieferungen zu verlangen. All dies spielt sich vor dem Hintergrund einer wirtschaftlich ohnehin fast vor dem Bankrott stehenden Ukraine ab, die dringend auf ausländische Kredite angewiesen ist, sich zugleich aber schon seit Monaten in innenpolitischen Grabenkämpfen verhakt hat. Julia Timoschenko, die sich während der Naftogaz-Durchsuchung auf einer Auslandsreise befand, beschuldigte aus der Ferne ihren Rivalen Juschtschenko, bei dieser Aktion die Fäden gezogen zu haben. Im russischen Fernsehen wurde sie mit den Worten übersetzt: Я думаю, что это показательная порка от президента и его карманных служб против тех людей, которые готовы встать против коррупции. Hier habe es sich um eine Show des Präsidenten und der ihm ergebenen Dienste gehandelt, die ausgerechnet gegen jene vorgegangen seien, die gegen die Korruption kämpfen wollten. Damit spielte sie darauf an, dass mit dem jetzt geltenden Vertrag ein dubioser russisch-ukrainischer Erdgaszwischenhändler namens Rosukrenergo ausgeschaltet worden ist, dem enge Verbindungen zu Juschtschenko nachgesagt werden.